Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sixto Diaz Rodriguez erblickt am 10. Juli 1942 in Detroit das Licht der Welt. Seine Eltern Maria und Ramon Rodriguez stammen aus Santa Maria del Rio, einer Kleinstadt im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí. In den 1920er Jahren sind sie in die USA ausgewandert, weil sie sich dort bessere Lebensbedingungen versprachen als in der Heimat. 'Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. Sixto ist das sechste und letzte Kind von Maria und Ramon. Weil den Eltern bei der Namenssuche ein wenig die Fantasie ausgegangen ist, halten sie es am Ende wie die alten Römer und taufen ihren Jüngsten einfach nach dem Rang in der Geschwisterschar. Sixto, der Sechste. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Seine Geburt fällt mitten in den Zweiten Weltkrieg. Krieg ist im Allgemeinen etwas Schreckliches. Für Detroit wirkte sich jedoch zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht segensreich aus. Denn als traditioneller Schwerindustrie- und Fahrzeugbaustandort bietet sich die Stadt natürlich auch als Rüstungsindustriezentrum an. Folglich schießen Waffenschmieden wie die Pilze aus dem Boden und es herrscht ungeheurer Bedarf an Arbeitskräften. Um die Nachfrage zu befriedigen, strömen vor allem Tausende von Schwarzen aus den Südstaaten der USA nach Detroit, weil sie sich dort höhere Löhne und weniger Diskriminierung versprechen als in der Heimat. Aber die alteingesessenen weißen Detroiter wollen keine gottverdammten Nigger in ihrer Stadt dulden. Schon 1943 kommt es zu rassistisch motivierten Unruhen, die 34 Todesopfer fordern. Latinos wie die Familie Rodriguez sind zwar nicht ganz so starker Verachtung ausgesetzt wie die Schwarzen, aber angesehen sind in Detroit auch Menschen mit spanischem Namen und südländischem Aussehen nicht gerade. Schon gar nicht, wenn deutlich erkennbar auch indianisches Blut in ihren Adern fließt. Als Sixto 3 Jahre alt ist, stirbt die Mutter. Und seine älteste Schwester muss deren Rolle übernehmen. Der Vater ist fast ausschließlich damit beschäftigt, als Arbeiter in der Gießerei eines großen Stahlkonzerns das nötige Kleingeld für den Lebensunterhalt seiner Familie heranzuschaffen. Über Sixtos Kindheit in einem Detroiter Armenviertel ist kaum etwas bekannt. Aber in einem in den 1970er Jahren weit verbreiteten Stadtführer für junge Leute heißt es über ihn, der sich zu dieser Zeit sehr in der Kommunalpolitik engagiert: Er ist sich sicher, dass seine Kindheit und das Heranwachsen auf den Straßen des mexikanischen Ghettos in der Nähe der Westside für Kinder nicht geeignet war. Mit 16 geht Sixto ohne Abschluss von der Highschool ab und möchte sich bei der US Army verpflichten. Später zeigt er sich zeitlebens als überzeugter Pazifist. Aus der angestrebten Militärlaufbahn wird ohnehin nichts, weil er die Musterung nicht besteht. Da versucht er sich ersatzweise als Musiker und lernt Gitarre spielen. Die Musikalität liegt offenbar in der Familie. Seine älteste Tochter Eva erzählt: Ich habe schöne Erinnerungen an meinen Vater und seine Brüder, die auf der Veranda jammten. Mexikanische Songs, James Taylor, Billy Joel, Hank Williams und andere. Bald hat Sixto erste Auftritte in kleinen Clubs und Bars und führt ein typisches Sex and Drugs and Rock'n'Roll Musikerleben, wenn auch auf sehr bescheidenem Niveau. Mit 20 heiratet er die Halbindianerin Reimer, weil sie ein Kind von ihm erwartet. Tochter Eva wird im Februar 1963 geboren. Nur ein gutes Jahr später folgt Sandra, die Zweitälteste. Vom Herumtingeln in halbseidenen Etablissements allein lässt sich keine Familie ernähren. Darum nimmt Sixto Rodriguez zusätzlich einen Job in der Autoindustrie an. Dabei wird ihm eines Tages die obere Hälfte des linken Ringfingers abgetrennt. Wie und warum ist nicht näher bekannt. Normalerweise wäre die Karriere eines Gitarristen damit beendet. Schließlich ist die linke bei Rechtshändern üblicherweise die Hand, mit der Akkorde und Einzeltöne gegriffen werden. Und dafür braucht man eigentlich alle 5 Finger. Aber Sixto ist ein zäher Bursche. Er probiert so lange neue Fingersätze aus, bis er das Handicap erfolgreich ausgeglichen hat. Und dann scheint ihm plötzlich das Glück über den Weg zu laufen. In einem der Clubs, in denen er gelegentlich auftritt, lernt er zufällig den Keyboarder der Blueslegende T-Bone Walker kennen. Der stellt ihn einem gewissen Harry Borg vor, seines Zeichens Chef des Plattenlabels Impact Records. Dieser hört sich an, was der junge Singer-Songwriter zu bieten hat, und beschließt, ihm eine Chance zu geben. So hält Rodriguez am 25. Juli 1966 tatsächlich einen 5-Jahres-Plattenvertrag in Händen. And I forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want, where to go. Bis Sixtus erste Single erscheint, dauert es freilich noch ein gutes Jahr. Sie enthält 2 von ihm selbst komponierte Songs und wird in der Musikzeitschrift Cashbox knapp, aber durchaus wohlwollend besprochen. Rodriguez könnte sich mit seiner bluesigen Mid-Tempo-Rockballade einen Namen machen. Sollte man im Blick behalten. And you can keep your symbols of success. Then I pursue my own happiness. Das war's dann aber auch schon wieder. Diese 1,5 Zeilen-Rezension sind die ganze Resonanz, die Single weltweit findet. Und die Stückzahl der verkauften Exemplare lässt sich buchstäblich an einer Hand abzählen. Denn 1967 gibt es weitaus Weltbewegenderes als die Debütsingle eines klampfenden jungen Mexikaners. Der Vietnamkrieg tobt mit voller Wucht. In Berlin wird der Student Benno Ohnesorg auf einer Demonstration von einem Polizisten erschossen. In San Francisco findet der legendäre Summer of Love statt, einer der absoluten Höhepunkte der Hippie-Bewegung. Und in England ist gerade die Platte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles erschienen. Ein Meisterwerk, das Musikgeschichte schreibt. Im Folgejahr macht auch noch Sixtos Plattenfirma Impact pleite. Dann wird Sixto auch noch von seiner Frau verlassen. Und er sieht sich plötzlich in der Rolle eines alleinerziehenden Vaters 2 kleiner Töchter. Aber schon scheint sich das Blatt wieder zu wenden. Clarence A. Wand, der Gründer einer neuen Plattenfirma namens Sussex, wird auf ihn aufmerksam und nimmt ihn unter Vertrag. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. So geht es Anfang 1969 erneut in die Detroiter Tira Schirmer Studios, um Rodriguez' erste Langspielplatte mit dem Titel Cold Fact aufzunehmen. Clarence A. Wand lässt sich bei der Produktion wahrlich nicht lumpen. Die Aufnahmeleitung haben der bekannte Arrangeur und Keyboarder Mike Theodore und der nicht minder bekannte Studiogitarrist Dennis Coffey. Der Bassist arbeitet unter anderem auch für Superstars wie Jimi Hendrix oder Marvin Gaye. Der Schlagzeuger wird sogar manchmal in John Lennons Plastic Ono Band spielen. Hinzu kommen ein Streicherensemble und eine Bläsergruppe. Im Mittelpunkt der Songs stehen zwar immer Sixtos akustische Gitarre und sein Gesang, aber die anderen Instrumente machen den Sound fett und trimmen ihn zeitgeistgerecht oft auf psychedelisch. 10 der Songs steuert Rodriguez selbst bei. Die beiden restlichen stammen aus der Feder von Mike Theodore und Dennis Coffey. Alles in allem gerät die Scheibe zur runden Sache und die Mitwirkenden machen sich große Hoffnung auf einen Mega-Erfolg. Arrangeur Mike Theodore. Nach dem Ende der Aufnahmen hatten Dennis und ich den Eindruck, wir hätten einen Grammy-Gewinner produziert. Sie sollten sich gewaltig täuschen. In den USA und in Europa erweist sich das Album als totaler Flop. Zwar ist der Vertrieb der renommierten Firma Buddha Records übertragen worden, aber die macht so gut wie überhaupt keine Werbung dafür. So hat Cold Fact in einer Zeit, da zum Beispiel auch die Kultplatte Morrison Hotel von den Doors auf den Markt kommt, keinerlei Chance. Rodriguez muss sich und seine Kinder weiterhin mit Hilfsarbeiterjobs über Wasser halten. Aber trotz aller widrigen Umstände finden 400 Exemplare der LP nach Australien. Und in Südafrika wird sie von einer einheimischen Plattenfirma in Lizenz veröffentlicht. Beides wird sich dereinst noch als segensreich erweisen. Indes hat das launische Schicksal beschlossen, mit Rodriguez auch weiterhin böses Spiel zu treiben. Also veranlasst es den zweitklassigen Hollywood-Meme Steve Rowland, den Schauspielerberuf an den Nagel zu hängen und ins Musikgeschäft und nach London überzuwechseln. Er tut es mit großem Erfolg, entdeckt zum Beispiel den Spitzengitarristen Peter Frampton oder produziert mit der Gruppe Dave D, Doozy, Bicky, Mick and Titch insgesamt 13 Top-10-Hits. Und eines Tages sieht er auf dem Schreibtisch eines Musikverlegers zufällig das Album Cold Fact. Er leitet sich aus, hört es sich an und ruft begeistert aus: Wenn der Typ jemals ein zweites Album macht, will ich es produzieren. Just a song we shared out here brings memories back when you were here. So kommt es, dass Rodriguez im Sommer 1970 sein zweites Album Coming from Reality in London aufnimmt, und zwar in den vornehmen Lansdowne Studios, wo sich sonst Leute wie John Lennon, Donovan, Marianne Faithfull, Rod Stewart und Jerry Rafferty die Klinke in die Hand geben. Und etwas später auch Spitzenbands wie Queen oder die Sex Pistols. Wieder werden für die Aufnahmen namhafte Studiomusiker engagiert und mit den Arrangements Vollprofis beauftragt. Soundprägend sind jetzt vor allem Streicherparts. So erhält die Scheibe eine völlig andere Grundstimmung als die psychedelisch angehauchte Vorgänger-LP. Als die Songs im Kasten sind, glaubt erneut jedermann, dass das Album den ganz großen Durchbruch für Sixto Rodriguez bringen müsste. Aber es ist wie verhext. In Europa und den USA stellt sich auch Coming from Reality als absoluter Misserfolg heraus. Verständlicherweise stellt Sixto daraufhin die Gitarre frustriert in die Ecke und arbeitet als Bauarbeiter und zeitweise auch Tankwart für seine Familie. Und er beginnt sich politisch zu engagieren. Setzt sich vor allem für diskriminierte Minderheiten ein. Er unterstützt zum Beispiel die Black Panther-Bewegung der Schwarzen, die pro-mexikanische Widerstandsgruppe Brown Berets und verschiedene Organisationen der indianischen Ureinwohner. Er kandidiert, allerdings vergeblich, für den Stadtrat und fürs Bürgermeisteramt von Detroit und für den Senatorposten des Bundesstaates Michigan. Außerdem holt er auch seinen Highschool-Abschluss nach und schreibt sich mit Anfang 30 fürs Fach Philosophie an einem als besonders progressiv geltenden Institut der staatlichen Wayne University ein. Dort lernt er seine zweite Frau Connie kennen, mit der er eine weitere Tochter haben wird. Ich war 21 Jahre alt. Ich habe Rodriguez eher zufällig auf dem Campus getroffen. Ich wusste, wer er war, und wollte ihn kennenlernen. Ich hatte ihn mit seiner Gitarre rumlaufen sehen und wusste, dass er in und um Detroit auftrat. Ich stellte mich vor, und der Rest ist Geschichte. Neben Studium, Politik und Musik muss Sixto aber auch weiterhin körperlich hart arbeiten, um seine Familie zu ernähren. Deshalb dauert sein Studium ziemlich lange. Erst 1981 schließt er es mit dem Bachelorgrad ab. Now you sit there thinking, feeling insecure. The mocking court gesture claims there is no proven cure. Go back to your chamber, your eyes upon the wall. 'Cause you got no one to listen, you got no one to call. 2 Jahre vorher hat sich, in Form eines Anrufs aus Australien, jedoch ein kleines Wunder ereignet. Am anderen Ende der Leitung ist Seth Asik, ein gebürtiger Israeli, der nach Australien ausgewandert ist, dort eine Plattenfirma mit Namen Blue Goose Music betreibt und obendrein Konzerte organisiert. Er fragt Sixto kurz und bündig: Würden Sie eine Konzerttournee durch Australien machen? Denn während sich in Nordamerika und Europa kein Mensch für Rodriguez und seine Musik interessiert, gilt er in Australien und Neuseeland als wahrer Superstar. Er weiß es aber nicht, denn Harry Borg oder Clarence Awant haben ihm nie einen einzigen Cent an Tantiemen ausbezahlt. Seine Beliebtheit ist vor allem Holger Brockman zu verdanken, einem Radiomoderator aus Sydney, der eines der einst nach Australien exportierten 400 Exemplare von Sixtos Debütalbum Cold Fact besitzt und in seinen Sendungen häufig Songs davon spielt. Das führt bei den Hörern zu großer Nachfrage nach der Scheibe, die allerdings nicht befriedigt werden kann, denn aus Amerika oder England kann kein Nachschub mehr kommen, weil Sussex Records 1975 bankrott gemacht haben. Deshalb begibt sich Seth Asik in die USA, um Clarence Awant die Rechte an Sixtos Platten abzukaufen. Dann veröffentlicht er in Australien ein Best-of-Rodriguez-Album. Als sich dieses als Riesenverkaufserfolg erweist, lässt er auch die beiden Original-LPs in Neuauflage erscheinen. Auch sie gehen weg wie warme Semmeln. Daraufhin beschließt Asik Rodriguez, um eine Konzerttournee zu bitten. Der über seine große Beliebtheit am anderen Ende der Welt völlig fassungslose Künstler nimmt natürlich dankend an. Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Also fliegt er mit Familie nach Australien, um dort 16 Konzerte vor ausverkauften großen Häusern zu geben. Wie der Journalist Glenn Baker berichtet, fühlt er sich dabei zunächst jedoch gar nicht wohl in seiner Haut. Weil er vor Nervosität nicht schlafen konnte, lief er nachts auf den Straßen herum und saß vor seinem ersten Konzert eine Viertelstunde zitternd im Taxi, bevor er auf die Bühne trat. Manche Anhänger gerieten bei den Konzerten regelrecht in Ekstase. Außer dem Beifall des Publikums erntet Rodriguez aber auch erstmals klingende Münze für sein musikalisches Schaffen. Und das in so hohem Maß, dass Ehefrau Conny ihren Job an der Detroiter Wayne State University aufgeben kann. 1981 geht Rodriguez zum zweiten Mal in Australien auf Tournee. Doch das Musikgeschäft ist kurzlebig. Das Interesse an ihm sinkt langsam wieder und damit auch die Einnahmen. Er nimmt es mit stoischer Gelassenheit hin und schuftet erneut auf dem Bau, wo die Kollegen seine Story vom Erfolg als Superstar am anderen Ende der Welt für ein reines Lügenmärchen halten. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Doch ohne es zu wissen, gilt Sixto nicht nur in Australien als Superstar. Fast noch mehr wird er in Südafrika verehrt. Dort herrscht in den 1970er und 80er Jahren noch das berüchtigte Apartheid-Regime, das strikte Rassentrennung fordert und die weiße Minderheit über die schwarze Mehrheit stellt. Deshalb hat die UNO über das Land einen Boykott verhängt, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sportlicher oder kultureller Hinsicht. So leben die Südafrikaner damals in fast völliger Isolation vom Rest der Welt. Die beiden LPs von Sixto Rodriguez finden aber trotzdem ihren Weg dorthin. Die weiße Jugend des Landes steht der Rassenpolitik der Regierung ablehnend gegenüber. Sie fasst Sixtos Songs mit ihren düsteren, sehr poetischen, aber oft nur schwer verständlichen Texten als Protestsongs auf und erklärt ihn zu einem ihrer absoluten Lieblingsmusiker. Und weil die Jugend übers internationale Musikgeschehen kaum Informationen besitzt, glaubt sie fest daran, dass Rodriguez im Rest der Welt einen genauso hohen Stellenwert einnimmt wie Bob Dylan, Donovan oder die Rolling Stones. Außerdem kommt aus irgendwelchen Gründen das seltsame Gerücht auf, Rodriguez, der in Südafrika nach seinem beliebtesten Song oft auch Sugarman genannt wird, habe Selbstmord begangen und lebe gar nicht mehr. But thanks. For your time, then you can thank me for mine. And after that said, forget it. Aber danke für die Zeit, die du mir geopfert hast. Dann kannst du mir für die meine danken. Und nachdem das gesagt ist, vergiss es. Weil sich über Rodriguez alias Sugarman aber absolut nichts Konkretes in Erfahrung bringen lässt, begeben sich sowohl der Kapstädter Werbetexter und freie Autor Craig Bartholomew Stridham als auch der Musikjournalist und Plattensammler Steven Seegerman völlig unabhängig voneinander auf die Suche nach genaueren Informationen über den Totgeglaubten. Dabei stoßen sie zufällig aufeinander und beschließen, die Suche gemeinsam fortzusetzen. Zu diesem Zweck gründen sie eine Website, die die Besucher um nähere Angaben zu Rodriguez bittet. Allerdings fahnden sie jahrelang nach einem falschen Mann. Denn aus undurchsichtigen Rechtsgründen erscheint auf Sugarmans erster LP nicht der Name Sixto Rodriguez als Urheber und Komponist, sondern der seines Bruders Jesus. Darum suchen die beiden Südafrikaner nach einem Jesus und nicht nach einem Sixto Rodriguez. Trotzdem zeitigt die Suche nach vielen Jahren endlich Erfolg. Am 12. September 1997 tudelt auf der Website eine Nachricht von Sixtos Tochter Eva ein. Rodriguez ist mein Vater. Das ist mein Ernst. Ich bin online gegangen und habe gesehen, dass er bei Ihnen eine eigene Website hat. Wollen Sie wirklich mehr von meinem Vater wissen? Manchmal ist es besser, eine Fantasie zu bewahren. Und dann wiederholt sich dasselbe Spiel wie knapp 20 Jahre zuvor in Australien. Rodriguez wird zu Konzerten nach Südafrika eingeladen und auch dort jubeln ihm die Fans begeistert zu. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Seitdem ist der Sugar Man, alias Sixto Rodriguez, auf allen Kontinenten präsent. Obwohl nun schon weit über 70 Jahre alt, gibt er in allen möglichen Ländern Konzerte. Denn sein Bekanntheitsgrad ist zusätzlich dadurch erhöht worden, dass der schwedische Kulturjournalist Malik Bendjellul einen Dokumentarfilm über ihn gedreht hat. Er trägt den Titel Searching for Sugar Man, Suche nach dem Zuckermann, und wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Kritiker bemängeln freilich zu Recht, dass der Film nur die Suche der Südafrikaner Sigerman und Stridham behandelt und damit den falschen Eindruck erweckt, Rodriguez habe seinen verdienten späten Durchbruch erst 1997 erlebt. Die australische Episode knapp 20 Jahre vorher wird im Film dagegen nicht einmal erwähnt. Ein wirklicher Weltstar ist Sixto Rodriguez allerdings nicht geworden. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Bob Dylan beispielsweise, mit dem er oft verglichen wird, hat im Laufe der Zeit ein schier unerschöpfliches Repertoire an Songs komponiert. Demgegenüber nimmt sich das Sugarmansche Oeuvre von nicht einmal 30 Titeln dann doch eher kläglich aus. Und die Themen von Dylans Texten reichen, anders als bei Rodriguez, weit über die ewige Wiederholung von Drogenkonsum, Armut, Großstadtatmosphäre, Bars, Prostitution und verschmähter Liebe hinaus. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. Nein, ein Ausnahmemusiker ist Rodriguez sicher nicht, aber ein guter allemal. Und es ist unbestreitbar schön, dass er im Alter doch noch die Anerkennung gefunden hat, die ihm zusteht. Sie hörten Sugar Man, der Musiker Sixto Diaz Rodriguez von Ulrich Zwack. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann, Marlen Reichert und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Herzig, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.